Wie? Bloß 2 Kopeken? Oh, diese schändlichen Menschen. Sie geben nichts, laufen uns bloß mit ausgestreckter Zunge nach. Nun, worüber lacht dieser Esel? Sie zeigte auf einen in der Menge. Das kommt alles daher, weil Kolja so schwer vom Begriff ist. Man hat nur Scherereien mit ihm. Was willst du, Politschka? Sprich mit mir Französisch. Parle-moi français. Ich habe es dir doch beigebracht. Du kannst doch einige Sätze. Wie kann man denn sonst erkennen, dass ihr aus feiner Familie wohlerzogene Kinder seid und keine Leierkastenleute? Wir machen doch kein Kasperletheater auf den Straßen. Wir wollen eine edle Romanze singen. Ach ja, was sollen wir denn singen? Ihr unterbrecht mich in einem Fort. Wir sind, sehen Sie, Rodion Romanowitsch, wir sind hier stehen geblieben, um zu überlegen, was wir singen wollen. Etwas, wozu auch Kolja tanzen kann. Denn wir machen alles, was Sie sich denken können, ohne Vorbereitung. Lassen Sie uns das nun besprechen, um alles ordentlich vorzubereiten. Dann gehen wir auf den Niewski-Prospekt, wo es bedeutend mehr Menschen aus der besseren Gesellschaft gibt, die uns sofort bemerken werden. Lenja kennt das Lied »Die Troika«. Aber das kann man doch nicht ewig singen. Die ganze Welt singt es ja. Wir müssen etwas Besseres singen. Was meinst du, Politschka? Du könntest doch deiner Mutter helfen. Ich erinnere mich an nichts mehr. Ich habe alles vergessen. Ach, wir wollen doch Französisch singen. Cinq sous. Ich habe es euch doch beigebracht. Und da es Französisch ist, werden alle sofort sehen, dass ihr adlige Kinder seid. Und das ist bedeutend rührender. Wir könnten sogar Marlboros Vatanguerre singen, da es ein ausgesprochenes Kinderlied ist und in allen aristokratischen Häusern gesungen wird, wenn die Kinder einschlafen sollen. Marlboros Vatanguerre ne sait quand reviendra, begann sie zu singen. Nein, lieber doch 5 sous. Nun, Kolja, stemme die Händchen in die Seiten und dreh dich schneller. Und du, Lenja, dreh dich in entgegengesetzter Richtung. Ich werde mit Politschka singen und in die Hände klatschen. 5 sous, 5 sous pour monter notre ménage. Und sie krümmte sich vor Husten. Bring dein Kleid in Ordnung, Politschka. Die Schultern sind entblößt, bemerkte sie, zwischen dem Husten atemholend. Ihr müsst euch jetzt besonders anständig und manierlich benehmen, damit alle sehen, dass ihr adlige Kinder seid. Ich habe doch damals gleich gesagt, dass man die Taille länger und in doppelter Breite zuschneiden soll. Du kamst aber mit deinen Ratschlägen, Sonja, es kürzer und kürzer zu machen. Jetzt siehst du, wie das Kind völlig verunstaltet ist. Ihr weint schon wieder. Ja, warum weint ihr Dummen denn? Kolja, fang an, schneller. Ach, wie dieses Kind doch unausstehlich ist. 5 sous, 5 sous. Wieder ein Polizist? Nun, was willst du?